Den Vorstandsvorsitzenden der Schweizer Privatbank Julius Bär, Philipp Rickenbacher, brachte Benko dazu, der Signa noch 2021 und 2022 Kredite von insgesamt 600 Millionen Franken zu gewähren. Eigentlich gehörte die Kreditvergabe an Firmen gar nicht zum Kern des Geschäftsmodells, aber die Bank hatte mit einer Zwischenfinanzierung beim Kauf der Schweizer Globus-Kette durch Signa sehr gut verdient. Und Rickenbacher war offensichtlich gierig und vertrauensselig zugleich geworden. Der Signa-Kredit musste abgeschrieben werden, Rickenbacher wurde gefeuert. Letztlich, so sagt einer, der häufig mit ihm über Investoren sprach, habe Benko normale Vorstände mehr oder minder für Dorfdeppen gehalten. Die wahren Helden seien für ihn die Blackrocks und Blackstones dieser Welt gewesen, also die Menschen, die das meiste Geld bewegen und kassieren. Keine Frage. René Benko ist mit seinem unbedingten Willen zum Erfolg und seinem Hang zum großen Geld alles andere als gewöhnlich. Wie also lassen sich seine Handlungen erklären? In der Psychologie gibt es den Begriff die dunkle Triade, den die kanadischen Psychologen Delroy L. Paulus und Kevin M. Williams im Jahr 2002 geprägt haben. Darunter fallen die Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus, Machiavellismus und die Eigenschaft, andere Menschen als Objekte zu sehen. René Benko erfüllt alle Punkte der dunklen Triade mühelos, attestiert Thomas Knecht in einer Ferndiagnose. Er war bis Mitte 2023 forensischer Psychiater im psychiatrischen Zentrum im Schweizer Herisau und viel gefragter Gutachter in zahlreichen Prozessen. Im Luxusleben erkennt Knecht den Narzissmus, im Benkos Talent, Leute für seine Ideen zu gewinnen, den Machiavellismus. Dazu kommt eine gewisse Skrupellosigkeit im Umgang mit anderen Menschen, zumindest wenn sie Geschäftspartner waren. Einzelne Züge der dunklen Triade tragen viele Menschen in sich. Sie sind keine Krankheit, sondern dienen in gewissem Maß auch der Selbstvergewisserung und dem beruflichen Fortkommen. So finden sich überproportional viele Narzissten und Machiavellisten unter Top-Managern, Politikern und gelegentlich auch Journalisten, wie Studien ergeben haben. Eine im Harvard Business Manager 2021 veröffentlichte Studie unter 10.000 Deutschen kommt zu dem Schluss, Narzissmus ist in Führungsetagen weit verbreitet, viel weiter als in der Gesamtbevölkerung. Für machiavellistische, also auf den Zweck ausgerichtete und taktisch agierende Personen, dürfte Ähnliches gelten. Ob Manager, Politiker oder Journalist, all diese Berufe geben der Person viel Aufmerksamkeit, was dem Narzissten entgegenkommt. Und alle drei Berufsgruppen müssen in der Lage sein, andere von sich zu überzeugen. Politiker, die Wähler und Wählerinnen, Vorstände und Unternehmer ihre Belegschaften und Journalistinnen die Öffentlichkeit. Dazu braucht es die Fähigkeit, sich in das Denken und Fühlen anderer versetzen zu können. Die Psychologie unterscheidet zwischen warmer und kalter Empathie. Kalte Empathie ist auch eine Form der Sozialkompetenz. Es ist ein Werkzeug, das auch als Waffe eingesetzt werden kann, sagt Knecht. Allerdings sind die Wahrnehmungen in erster Linie interessensgeleitet. Mitgefühl mit den Opfern gibt es bei Menschen mit diesem Profil kaum. Es fehlt an warmer Empathie, so der Psychiater weiter. Mit einem Nachteil indessen müssen solche Charaktere leben. Stellen Sie die materiellen Aspekte Ihres Lebens in den Vordergrund und das Versprechen, mit Ihnen gemeinsam reich zu werden, dann ziehen Sie Menschen an, denen es vor allem ums Geldverdienen geht. Denn sie bedienen die Gier. Das betrifft Investoren, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kamen zur Signa in den frühen Jahren auch viele begabte und hochmotivierte Manager, weil im Unternehmen schnell entschieden wurde, weil alle per Du waren und es Start-up-mäßig recht hierarchiefrei zuging, so änderte sich das mit den Jahren. In den Vordergrund rückte das Geldverdienen, zumal Benko die Mitarbeiter zum Kauf von Anleihen animierte und Wertsteigerungen im Silicon Valley-Style versprach. Die regelmäßigen Mitarbeiterpartys, die Benko schmiss, erinnern Teilnehmer an The Wolf of Wall Street, allerdings ohne den Kokaingenuss und die Prostituierten im Film von Martin Scorsese. Da peitscht Leonardo DiCaprio als Börsenmakler Jordan Belfort seine Leute nach vorn. Es geht nur um Geld und Spaß und darum, die Anleger abzuzocken. Bei den Signa Days Mitte Dezember 2022 verkleidete sich die Gier und sie sprach mit weichem österreichischen Timbre. 500 Mitarbeiter der Signa-Gruppe trafen sich für 3 Tage im 5-Sterne-Interalpen-Hotel Tirol, das seine Zimmer pro Nacht je nach Saison zu Preisen zwischen 300 und 600 Euro vermietet. Alles war umsonst. Die frei buchbaren Ski- und Kletterkurse, der knackfrische Thunfisch, jede Menge alkoholische Getränke und das Konzert der, nicht mehr ganz taufrischen, Popgruppe Bonnie M., die im Wellnessbereich aufspielte.